Wölferadio, der VfL-Podcast. Ja, englische Woche für den VfL Wolfsburg mit dem Pokalspiel morgen in Hannover. Aber wir wollen natürlich auch nochmal zurückschauen auf den schönen Sieg 3:0. Ich bin immer noch happy, gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen zu haben. Und zwar hat wieder mal für ein gutes Gefühl gesorgt nach so einem Wochenende. Und auf die Einzelheiten, da wollen wir jetzt gerne auch nochmal eingehen. Und da mache ich dann mal eine kleine Spezialsendung jetzt hier für den Vorlauf zum Pokalspiel in Hannover. Aber wie gesagt, mit dem Schwerpunkt auf dem, was unsere Jungs da in Düsseldorf geleistet haben. Denn das war durchaus ordentlich, fand ich, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Und ja, wir bei Wölferadio Arena Live haben es ja auch kommentiert. Unser erstes Auswärtsspiel, juhu, und dann gleich gewonnen. Das war ja mit den Heimspielen nicht so sehr, wenn wir da am Start gewesen sind. Insofern, auch da herrschte große Freude, vor allen Dingen über das 2:0 von Josip Brekalo. Und da hören wir mal kurz rein in die Reportage. So, jetzt langer Ball auf Rodriguez, der auf dem Flügel ausgewählt ist. Jetzt Brekalo im 16er. Schaut, lässt einen stehen, zieht ab. Tor! Tor für den VfL Wolfsburg! 2:0, Josip Brekalo nach einer feinen Einzelleistung im 16er. Lässt er die Düsseldorfer aussteigen. Und schließt ab, überlegt ins linke untere Eck. Und damit führt der VfL Wolfsburg 2:0. Und jetzt jubeln unsere Spieler vor der Gästekurve. Jo, das konnte man schon mal so machen, fand ich. Insbesondere, weil Josip Brekalo bis dahin eigentlich gar kein auffälliges Spiel gemacht hat, fand ich. Da auch sogar große Schwächen auch offenbart, insbesondere in der ersten Halbzeit, wie die gesamte Mannschaft, möchte ich mal sagen. Also da war in der ersten Halbzeit wirklich noch nicht viel Gutes dabei, sagen wir es mal so. Aber man hat sich ja dann bekrabbelt, hat den Druck überstanden, den die Düsseldorfer versucht haben, nach dem Rückstand insbesondere aufzubauen. Und hat dann die richtige Antwort dann auch gefunden und ist dann in der zweiten Halbzeit dann relativ souverän, abwartend, abgeklärt aufgetreten und hat dann zum richtigen Zeitpunkt aus meiner Sicht dann auch die Tore gemacht. Und ja, brauchen wir über den Mann des Spiels, habe ich auch schon gesagt, in der ganzen Aufregung, darf man mit dem Mann des Spiels ja, glaube ich, gar nicht großartig diskutieren. Aus unserer Sicht, Wout Weghorst, der hat echt ein Bombenspiel abgeliefert. Da sollten wir auch tatsächlich nochmal genau auf die Zahlen gucken. Also klar, ein Tor, zwei vorbereitet, wenn man so möchte, denn auch ja beim 3:0 war er beteiligt, hat sehr, sehr agil agiert, 86% Passquote gehabt, 58% gewonnene Zweikämpfe, das ist Hammerwert für einen Stürmer, wie ich finde. Und ist dann noch 11,6 Kilometer gelaufen. Also da ist wirklich richtig viel investiert worden von Wout Weghorst, der sich ja mit diesem Elfmeter hier in die Torschützenliste eingetragen hat. Der Ball ist freigegeben. Weghorst guckt nochmal durch, läuft an, schießt und Tor! Tor für den VfL Wolfsburg! 1:0 durch Weghorst! Wunderbar, wunderbar. Ja, ein bisschen aus dem Nichts, ein bisschen überraschend auch für uns hier. Erzielt das 1:0 für VfL Wolfsburg. Mir soll es egal sein, meinte dir wahrscheinlich auch. Und sowas von egal. Das soll jetzt der Brustlöser sein. Ja, war es so halb, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Denn Düsseldorf hat nochmal versucht, richtig Druck zu machen nach der Führung der Wolfsburger. Aber man hat gemerkt, dass dann auch tatsächlich für den VfL, für unsere Jungs, dann so ein bisschen mehr Feeling da war, ein bisschen besseres Feeling auf dem Platz, so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Man hat sich dann auch ein bisschen mehr getraut und so weiter und so fort. Es war ja doch zum Teil immer noch an Verunsicherung zu spüren, dass dann, wenn man sich William angeguckt hat mit diesem Fehlpass da gleich zu Beginn, wenn das dann der nächste Gegentreffer ist, da dann ist das bestimmt eigentlich eine kleine Katastrophe, möchte man mal sagen, aber ist ja gut gegangen da gerade am Anfang, aber da hat man dann schon gemerkt, auch so bei dem einen oder anderen Quer- und Rückpass da hat es so ein bisschen gezuckt innerlich und ist aber auch letztendlich alles gut gegangen und dann der Wout hat dann mit seinem Führungstor dafür gesorgt, dass ein bisschen mehr dann letztendlich auch passiert ist, denn, und da müssen wir mal auch ganz ehrlich sein, gerade was so die Präzision angeht, gerade auch dann im Flankenspiel und so weiter und so fort, das war ja auch ausbaufähig, möchte ich mal sagen. Und deswegen habe ich Wout Weghorst ja hinterher auch nochmal drauf angesprochen, weil er ja zum Beispiel bei dem 2:0 was gemacht hat, was ja die Kollegen in dem Spiel und auch jetzt in den vergangenen Spielen auch noch nicht so gut gemacht haben. Von dem 2-0 machst du einen richtig langen Weg, das heißt steil geschickt, hast dann aber noch die Übersicht, um den Josip dann einzusetzen. Hast dir gedacht, so sollte man dann mal den Ball reinspielen, zeige ich mal den Kollegen, wie man dann die Übersicht behält und nicht einfach nur blind reinschwangen? Ja, nein, ja, ich glaube dann, ja, so weißt du, alle hier reden dann nur über den Elfmeter oder so, aber ich glaube, den 2-0 war noch viel wichtiger. Maxi hat das Zweikampf auf dem Mittelfeld gewonnen und dann war den Ball wieder ins Schießen gekommen. Habe ich das Zweikampf gewonnen? Ja, und dann bin ich wieder in die Tiefe gelaufen mit einem langen Lauf und dann habe ich nur einmal gehört, dass er da war und ich habe geguckt und ich sah, der war total frei und ja, war sehr wichtig. Die 2-0 war noch wichtiger dann in 1-0. Ja, ist ja klar, dass er die Kollegen nicht in die Pfanne haut, aber am Anfang, als ich die Frage gestellt habe, schon sehr geschmunzelt, wie ich so wahrgenommen habe, weil das natürlich, klar, du stehst da in der Mitte, wartest dann auf Zuspielen und auf Flanken. Und ja, dann sind die eher unpräzise, was das halt angeht. Also da konnte man sich dann auch als Mittelstürmer nicht so in Szene setzen, glaube ich, was das angeht. Und das ist halt nochmal ein großer Unterschied. Wird ja auch immer gerne mit Basel Dost verglichen. Aus meiner Sicht ist das nicht ganz zutreffend. Oft wenn die beiden ja groß sind und auch schlaksig wirken, was so die Bewegungsabläufe angehen. Aber Wiechhaus ist natürlich dann durchaus aus meiner Sicht sogar noch der läuferisch stärkere Spieler, der auch dann spielerisch dann auch die anderen mit in Szene setzen kann und will. Und klar, gut, das war jetzt Fortuna Düsseldorf, das sollen wir jetzt auch alles auch nicht überbewerten, aber in so einem Spiel dann so eine Leistung abzurufen, das ist aller Ehren wert. Und ja, da werden wir, glaube ich, noch eine Menge Freude dann haben am Wout Weghorst, der da ja auch, habe ich auch gesagt, da eins mit Sternchen abgeliefert hat in diesem Spiel am Rhein. Ja, und jemand anders, der auch, glaube ich, da durchaus von profitiert hat, an der Seite mit Wout zu spielen, ist ja Daniel Ginzek gewesen, der auch noch ein Tor gemacht. Hören wir auch noch mal kurz rein. Jetzt holen sie sich, glaube ich, das Selbstvertrauen zurück. Also da alles gut soweit. Sie hätten es natürlich spielerisch viel schöner und viel schneller mal machen können. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ist überall. Legt Ginzek auf, der zieht ab und Tor! Der zieht ab! Nachdem es ein bisschen Kuddelmuddel gab im Düsseldorfer Strafraum, die Düsseldorfer bekommen den Ball nicht weg. Und dann ist es Weghorst, der wieder stochert, der wieder nachgeht und der Ginzek den Ball auflegt. Und der zieht trocken ab, liebe Wölfe Radio Arena Live-Zuhörer. Und er zieht ab ins rechte untere Eck. Ja, und das hat man dann auch gemerkt. Also es ist gleich viel gelöstere Stimmung dann gewesen, auch bei den Spielern nach Schlusspfiff, dann auch in der Mixzone, wenn es dann darum geht, die Interviews zu geben. Und ja, da habe ich dann auch Daniel Ginzek dann nochmal drauf angesprochen, wie es denn jetzt auch in den kommenden Wochen weitergeht. Nach der Führung war ein ganz anderes Selbstbewusstsein bei euch zu spüren. Wie könnt ihr das konservieren für die nächsten Spiele? Ja, jetzt hast du natürlich erstmal einen Sieg im Rücken. Das gibt dir natürlich erstmal Selbstbewusstsein. Was ich eben auch gesagt habe, ist die letzten 6 Wochen sehr viel auf uns eingeprasselt. Alle haben gesagt am Anfang, wow, die spielen Schalke an die Wand, die spielen Leverkusen, in Leverkusen spielen die an die Wand. Und dann haben die Ergebnisse nicht mehr so gestimmt. Die Spiele waren gut bis zum Bremen-Spiel. Die letzten beiden Spiele waren nicht unser Anspruch. Das haben wir auch gesagt. Und von daher, wie gesagt, war es natürlich wichtig heute, so ein 3-0 einzufahren, die Null zu halten, vorne viele Tore zu schießen. Ich glaube, da sind alle in der Mannschaft befriedigt, ob hinten oder vorne. Ja, und befriedigt die Fans natürlich auch, ob des Ergebnisses. Ein Blick auch nochmal auf Daniel Ginzeks Zahlen. 75% Passquote, 46,9% Zweikämpfe gewonnen und auch über 11 Kilometer gewetzt mit 33,9 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das ist echt ganz schön fix unterwegs. 5 Torschüsse abgegeben. Also ein absoluter Aktivposten, möchte ich mal sagen. Überhaupt unser Sturm insgesamt dann sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Beide Stürmer getroffen, also auch Bruno Labbadia belohnt worden für dieses Anführungsstrichen Experiment, dass man das dann auch in einem Bundesligaspiel mal versucht hat. Und ja, habe ich Daniel Ginzek hinterher auch gefragt, denn letztendlich die beiden, wenn die beiden vorne so vorangehen mit dieser Einsatzbereitschaft, dass man dann ja automatisch auch ja eine andere Rolle in der Mannschaft bekommt. Siehst du dich da auch ein bisschen auch in der Pflicht, dann die Mannschaft dann noch mehr mitzuziehen letztendlich auch, weil ihr beide, ihr seid ja da vorne auch so, ja, das wirkt alles selbstbewusst und kraftvoll letztendlich auch. Ja, ich glaube, das kommt automatisch. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich glaube, dass wir da automatisch reinwachsen in diese Rolle. Gerade jetzt auch, weil George Kammer jetzt noch ausfallen, wirst du automatisch in diese Rolle reingeschoben. Und ich glaube, allein schon durch unser Auftreten, durch unsere Körpersprache können wir da viel bewirken, auch durch unser Anlaufverhalten. Ich glaube, wenn wir das mit Power machen, wenn wir es zu 100% machen, sieht die Mannschaft, okay, die Jungs sind da. Wird dann vielleicht auch ein bisschen wachgerüttelt, weiß, wir können mal einen hohen Ball spielen, wenn es nicht mehr geht. Wir versuchen, den Ball zu halten, holen einen Foul. All das sind Automatismen, die heute gut waren, die natürlich noch besser werden können. Auch, klar. Ja. Ja, und da bin ich natürlich sehr gespannt, ob Bruno Labbadia dann morgen in Hannover ähnlich aufstellt, wieder mit den zwei Spitzen. Denn ja, die beiden haben offensichtlich, will ich sagen, Blut geleckt. Aber die beiden Stürmer da vorne wollen, glaube ich, zusammen am liebsten was reißen und das, was dann in Düsseldorf ja zum Sieg geführt hat, auch bestätigen. Das kam so ein bisschen durch. Und ja, letztendlich, wenn man dann wieder nur auf die Zahlen guckt von der Mannschaft, dann kann man sagen, dass man da einen sehr, sehr verdienten Sieg, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel dann insgesamt abgeliefert hat. Es überdeckt immer so ein bisschen, weil die erste Halbzeit nicht so ganz befriedigend waren. Aber wenn man drauf guckt, ich meine 18-8 Torschüsse auswärts, 4 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Ja, das also bei einem Gegner, der eigentlich gar keine Wahl hat, eigentlich als körperlich alles in die Waagschale zu werfen. Auch da dominiert man dann letztendlich, hat ja deutlich mehr intensive Läufe abgegeben oder abgeliefert, hat eine sehr, sehr gute Passquote mit 83% letztendlich, mehr Ballbesitz gehabt. Also was will man denn eigentlich machen? Ja, also das viel mehr kannst du auswärts in so einer Form nicht tun, als dann 3-0 zu gewinnen. Und dann soll man da auch bitte das Positive mitnehmen und hoffen, dass dann tatsächlich auch da angeknüpft wird, insbesondere das, was man in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat. Ja, übrigens auch noch eine sehr, sehr schöne Geschichte am Rande. Wenn man in der Mixzone steht, dann stehen ja auch da viele Journalisten, Verantwortliche und aber auch zum Teil Fans. Und da war ein Düsseldorf-Fan, der junger Mann, Teenager, glaube ich, auch noch, der saß im Rollstuhl und sprach dann Wout Weghorst an, nachdem er mit den Interviews fertig war. Und Wout, ich sammle hier von den Gegnern immer die Trikots und so weiter, könnte ich vielleicht deins haben? Und das war eine total rührende Szene, weil Wout gesagt hat, dem tat das wirklich leid. Er sagte, ich habe mein Trikot schon jemand anderen gegeben. Ich habe leider keins hier, aber ich besorge dir eins. So, und dann hat er das kurz mit dem Verantwortlichen vom VfL geklärt und dann hat das keine Minute gedauert, dann hatte der Junge da sein Trikot. Ne, auch Maximilian Arnold, ähnliche Situation gehabt, also da mit dem Menschen, der da im Rollstuhl gesessen hat, auch Trikot da überreicht und so. Also es hat sehr, sehr viel, auch so, wo gar keine großartig Kameras oder so dabei gewesen sind, also da hat man auch gemerkt, und das macht einen dann auch wieder stolz und froh, Anhänger von so einem Verein zu sein, dass dann offensichtlich dann doch nochmal ein Anführungsstrichen Herzensbedürfnis ist, auch den Menschen, die nicht so viel Glück hatten im Leben, dann nochmal was Gutes zu tun. Also das nur mal so als Beobachtung am Rande, was man da so auch dann so in der Mixzone mitbekommt, auch fernab bei so einem Spiel, wo es jetzt dann um Punkte und Tore geht letztendlich, dass da die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön und wollte ich euch auch nicht vorenthalten an dieser Stelle. Ja, das soll es gewesen sein für unseren relativ kurzen Part heute, unseren kurzen Pott für das Wölferadio in dieser Woche, die englische Woche. Ich glaube, 2 kriege ich nicht hin, aber man soll sich einfach noch mal positiv überraschen lassen. Ansonsten hören wir uns für Wölferadio Arena Live oder mit Wölferadio Arena Live dann vom Spiel gegen Dortmund. Also wer es nicht ins Stadion schafft, gerne wieder einschalten. Freuen wir uns drauf. Und ja, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Wölferadio, der VfL-Podcast.